Sie hören ein CropFM-Spezial mit dem Titel Intuition und Heilung. Im Gespräch der deutsche Filmemacher und Autor Clemens Kubi. Sie ist vielen Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich durch Dokumentarfilme wie Unterwegs in die nächste Dimension oder Living Buddha bekannt. Seine Arbeit als Regisseur begann bereits in den frühen 70ern. Es entstanden drei Filme über ökologischen Landbau. 1979 war Clemens Kubi Mitbegründer der Partei Die Grünen in Baden-Württemberg. Nach der Etablierung der Grünen als Bundespartei und aufflammenden Machtkämpfen verließ er sie am Ende des Jahres 1980. 1981 stürzt Clemens Kubi 15 Meter von einem Dach. Er schlägt am Asphalt auf. Diagnose: komplette Querschnittslähmung. Doch er will sich nicht mit dieser Diagnose abfinden. Innerhalb eines Jahres tritt eine Spontanheilung auf. Er kann wieder laufen. Er beginnt nach den Ursachen seiner Spontanheilung zu suchen. Am blinden Zufall will er nicht glauben. Es entstehen zahlreiche Filme über Buddhismus, Geistheilung und Alternativen zur westlichen Lebensweise. Clemens Kubi sieht Gesundheit nicht als medizinische Frage, sondern als philosophische. Den Menschen als geistiges Wesen, das es als solches selbst in der Hand hat, die Ursachen für seine Krankheit zu erkennen und aufzulösen. Ein faszinierendes Gespräch über Heilung und Intuition mit dem deutschen Filmemacher und Autor Clemens Kubi, aufgezeichnet am 24. Jänner 2013. Freut mich, dass wir heute hier dieses Gespräch haben und wir machen das ja auch zum ersten Mal und ich bin ganz neugierig darauf, wer hier alles zuhört, weil so eine moderne Kommunikation über Internet, glaube ich, ist auch die Zukunft und ich stelle mir auch vor, dass das also dann nicht nur im Ton läuft, sondern dass man sich selbst auf den Webseiten besucht und dadurch ganz viel austauscht. Ich meine, viele mögen Facebook nicht, aber es ist trotzdem der Ausdruck von we are all one. Wir sind alle eins, jeder kennt jeden und wir sind alle miteinander verbunden. Und dieses Gefühl wird immer stärker. Und diese alte Geschichte, dass es immer Feinde geben muss, was ich früher dann sogar Weltkriege wurden mit diesem Konzept geführt und dann auch noch ein kalter Krieg und man hat das dann auch immer in diesen Weltfilmen gesehen, wer war der Böse. Am Anfang waren es oft im Westen zumindest die Russen oder auch die Deutschen und als dann die Feinde so langsam wegen der Politik auch nicht mehr so ganz tragfähig waren, dann waren es die Aliens oder es ist die Naturkatastrophen. Also im Grunde kommt die herrschende Meinung ohne Feindbild nicht aus. Und jetzt sitze ich hier gerade über ein unglaublichen Foto, nämlich jetzt letztes Jahr, 2012, ist hier ganz in meiner Nähe, wo ich wohne, ein Kornkreis entstanden mit 250 Meter Durchmesser. Und das hat sich in ganz wenigen Minuten nachts, in der Nacht von dem 28. auf den 29. Juli zugetragen. Das war hier so eine ganz warme Nacht in Bayern. Und da ist auch eine Bekannte, ist da in den Feldern nachts spazieren gegangen und hat eine Frequenz gespürt, die ihr sehr unheimlich auch war. Sie dachte, es stürmt, aber es rührte sich kein Blatt. Und es war so ein Vibrieren in der Luft, dass sie dachte, es ist vielleicht auch ein Ton. Aber das war sie sich dann auch nicht ganz sicher. Sie ist dann einfach nach Hause gegangen und ist schlafen gegangen. Und am nächsten Morgen ist diese Ballonfahrschule da von Augsburg, die starten bei so einem Wetter ja immer ganz früh, da Richtung Alpen unterwegs mit dem Wind gewesen. Und siehe da, plötzlich sehen die unter sich diesen Kornkreis. Und schießen da Fotos, die dann am nächsten Tag die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht, als ein Zeichen aus dem Weltall. Und das hat 12 Ecken im Jahr 2012. Es hat eine solche unglaubliche Harmonie. Man kann das auch heute noch auf Webseiten bestaunen. Es gibt ja insgesamt 40.000 solche Kornkreise. Es soll vielleicht auch darunter vielleicht irgendwie 10 Stück, die sind so selbst gemacht. Aber das sieht man sofort, wenn man sich die Fotos anschaut. Die sind ganz dilettantisch. Dieses hier vor mir ist ein unglaublich perfektes, harmonisches Gebilde, wie so ein Stempel aus dem Himmel. Und das ist für mich also eigentlich so die größte Botschaft, weil es zeigt sich, erstens, wir sind nicht alleine. Und zweitens, die Mitwesen, um die es sich da handeln muss, haben auf jeden Fall ein sehr, sehr viel höheres Bewusstsein als wir alle zusammen. Denn sowas kann niemand von uns. Kornkreise, wenn ich da kurz einhaken darf, ist also ein Thema, das ich schon vielfach behandelt habe. Ich war auch schon öfter selbst in Wheelchair und habe mir die Dinge angeschaut. Ich würde mich auf keinerlei Verhältniszahl zwischen also gefälschten und echten einlassen, weil die Fälscher auch immer besser werden. Und also ich glaube, was man wirklich sagen kann bei Kornkreisen ist, dass es Kornkreise gibt, deren Entstehung ungeklärt ist. Da gibt es ja auch Erlebnisse, die Leute haben, wo die also diese Lichtkugelphänomene dann also Zeugen dieser Phänomene werden. Ich weiß jetzt persönlich nicht, ob man da jetzt von Außerirdischen sprechen kann, vor allem von Außerirdischen im klassischen Fall. Also das sieht für mich nicht danach aus. Aber es scheint irgendeine Kommunikation von einer unbekannten Intelligenz mit uns zu sein. Das glaube ich, also das würde ich unterschreiben sozusagen. Und das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Also dieser Kornkreis ist hier ganz in der Nähe, wo ich wohne. Und die Halme sind sogar geflochten. Naja. Es ist absolut deutlich, keine einzige Spur führt zu diesem Kornkreis hin. Das war ein unberührtes Feld, in dem das ist. Und es ist so unglaublich akkurat, dass es absolut sicher ist, dass es niemals von Menschenhand gemacht worden sein kann, schon gar nicht innerhalb von ein paar Minuten. Ja, ja. Also das ist ja dann oft das Problem, die entstehen ja in kürzester Zeit und das ist mit herkömmlichen Mitteln nicht möglich. Aber es ist kein Problem. Also für mich ist das keine Problem, sondern eine Freude. Also das Gegenteil von Problem, weil es zeigt, dass diese höhere Bewusstsein genau dasselbe Harmonieempfinden haben wie wir Menschen auch. Und da sind wir uns ja dann immer sofort einig. Das ist ja bei der Musik auch so, dass man Harmonie also als Konsens empfinden kann. Und wenn eine Macht uns eine solche Botschaft schickt, dann kennt sie uns auch. Das ist unmöglich, dass sie das sozusagen aus Versehen auf der Erde hinterlässt, sondern dass es wirklich darum geht, sich hier unser ganzes Schicksal zu relativieren. Und wenn man das so auch nochmal von der anderen Seite her anschaut, wenn man zum Beispiel einen Pflaumenbaum sieht, dann weiß auch jeder Mensch, ohne dass er Wissenschaftler ist, dass wenn er einen Pflaumen sieht, es viele Pflaumenbäume geben muss, weil die Frequenz des Pflaumenbaums damit vorhanden ist und eine Frequenz niemals nur einen einzigen Hupfer hat, also eine Amplitude hat, sondern sie schwingt und hat dadurch sehr viele Amplituden. Und das heißt, bei jeder Amplitude verdichtet sich eine Frequenz, ein Gedanke, ein geistiger Impuls. Und also wenn er sich dann hier vor meinen Augen als Pflaumenbaum verdichtet hat, dann weiß ich, kann keine singuläre Erscheinung auf diesem Erdball sein. Es muss mehrere Pflaumenbäume geben. Und genauso ist es im Universum. Wenn es eine Erde gibt, wie unsere Zivilisation, dann muss es davon viele geben. Und zwar sehr viele. Es gibt Mathematiker, die das auch ausrechnen können. Es wird davon gesprochen, dass sogar im Sonnensystem bis zu 1320 solche Erden vorhanden sind. Also wenn wir uns dafür öffnen, dann können wir auch in diesen Gebieten auch wieder inkarnieren, weil das ist ja sicherlich schon öfters uns vorgekommen, dass wir in verschiedenen Materialisierungen inkarniert haben. Also zum Beispiel in Graz, da hat der Dalai Lama eine Kalachakra-Initiation gegeben. Ich glaube, es waren da 7000 Leute in der Halle. Ich war da auch und habe die Leute gefragt, sagen Sie mal, warum machen Sie da hier mit? Ja, das ist interessant, das ist Buddhismus, das ist der Dalai Lama und so. Ich sage, ja, aber wissen Sie, was Kalachakra bedeutet? Ja, das ist irgendwie ein buddhistisches Ritual. Sage ich, Sie haben doch schon bemerkt, dass der Dalai Lama Ihnen gewisse Silben vorspricht, die hier der ganze Saal nachspricht. Und wissen Sie, was Sie da nachsprechen? Nein, ich sage, Sie sind munter. Sie erwerben sich gerade, also Sie bekommen die Initiation oder anders ausgedrückt, Sie erhalten die Fahrkarte, im Kalachakra als nächstes zu inkarnieren und nicht hier auf der Erde. Oh, das wusste ich nicht, sagte ich, ja, bevor man bei sowas mitmacht, sollte man sich da erstmal ein Erkenntnis verschaffen, weil die Anhänger, die Gelupa-Mönche, die sind deswegen ja auch mit dem Dalai Lama etwas böse, weil bisher in der Geschichte Tibets diese Kalachakra-Initiation immer nur für Insider, also für die Mönche und dergleichen, gegeben worden war. Und erst dieser 14. Dalai Lama hat zum ersten Mal das weltweit geöffnet. Und er hat auch in San Sebastian und an verschiedenen auch in den USA auch eine Kalachakra-Initiation gegeben, um uns darauf, weil er sagt, es geht nicht darum, dass wir nur sozusagen Insider Wissen über andere Welten bekommen, sondern das will ich jetzt jedem ermöglichen, diesen Schritt zu machen. Und ich denke, dass der Kornkreis auch etwas ist, wo wir sozusagen die Fahrkarte erwerben können, über unsere Erde hinaus zu denken und sich zu überlegen, wo will ich wirken, welchen Bewusstseinsschritt mache ich. Aber das ist genauso wie mit einem kleinen Umzug, egal ob ich von Hamburg nach München umziehe, ich muss erstmal eine Ahnung von München haben, sonst komme ich aus Hamburg nicht raus. Und es hilft nichts, wenn ich nicht eine Vision von meinen neuen Zielen habe. Und daran arbeite ich sehr stark, seit ich wieder laufen kann, weil ich hatte einen schweren Unfall 1981 und war querschnittsgelähmt mit der Prognose Rollstuhl lebenslänglich und dachte, aha, soll das wirklich das mein Schicksal sein, dass ich, wie das war mit 33 passiert, dass ich jetzt den Rest meines Lebens da in einem Rollstuhl verbringe? Die Ärzte sagen, ja, da hast du keine andere Chance. Schau dir das Röntgenbild an, schau dir die Myelografie an, schau dir das an. Hier, du bist ein kompletter Querschnitt. Und ich habe es einfach nicht akzeptiert. Ich wurde dann zwar auch zum Psychologen geschickt und die haben dann auch sogar, als ich darauf nicht reagierte, sogar auch noch gedacht, ich wäre bei dem Sturz vom Dach vielleicht dann doch vielleicht auf den Kopf gefallen und warum ich jetzt meine Diagnose nicht akzeptiere und so weiter. Ich musste sogar mir absolut verbieten, dass ich Besuch bekomme. Obwohl jeder gesagt hat, du, wenn man in einem Leben an so einen Punkt gerät, da braucht man die Hilfe der Freunde und Verwandte und von allen Frau, Kindern und so weiter. Also da zeigt sich sogar überhaupt erst, was du für menschliches Beziehungsgeflecht um dich hast. Aber das Schreckliche an diesem Beziehungsgeflecht war, dass jeder, also inklusive meiner Mutter, inklusive meiner Frau, inklusive der Kinder und so weiter, haben die Diagnose der Ärzte akzeptiert. Es war sogar so, dass wenn sie hörten, ich hatte den Unfall und liege jetzt da in dieser Spezialklinik in Heidelberg, schon als sie zu Hause wegfuhren, haben sie schon gedacht, wir besuchen jetzt den querschnittsgelähmten Clemens. Und deswegen habe ich gesagt, der Pflege bitte keinen Besuch mehr. Weil die kommen dann auch mit diesem Spirit oder mit diesem Gesichtsausdruck ins Zimmer rein. Und das, also, wenn man vorher noch nicht irgendwie, also ich war nie depressiv, aber wenn man, da könnte man es werden, wenn man so einen Besuch bekommt. Also das Einzige, was ich dann erlaubt habe, war, dass man die Blumen hereinreicht. Und ich lag dadurch immer in einem Meer von Blumen. Es war herrlich. Ich war ein Jahr in dieser Klinik und konnte dann auf zwei Beinen herausgehen. Und wenn man ein Jahr so liegt und die ersten Monate gar nichts, da ist alles tot, war bei mir so ab Bauchnabel, Hüfte. Dann wird man halt kathedert und künstlich abgeführt und gefüttert und so. Und damit man sich nicht wund liegt, gab es immer ein zweites Bett. Das kam dann von oben und dann musste man kurz die Luft anhalten und wurde zusammengepresst wie so ein Sandwich. Und dann heißt Moment und dann wurde man gewendet und zack und dann lag man wieder auf dem Bauch und das Kinn und die Stirn auf so einem Riemen. Und dann konnte ich mir wieder 4 Stunden die Resopalplatte anschauen, die da unter mir war. Und ich konnte ja am Anfang, tat es sogar wahnsinnig weh, wenn man überhaupt die Arme bewegt, weil keine Zelle agiert ohne die anderen Zellen. Also es war immer so, wie wenn man beim Zahnarzt ist und der Nerv liegt offen da, da braucht er ja nur hin zu pusten, dann ist man eigentlich schon unter der Decke. Und so war das eigentlich für den ganzen Körper, wenn ich mich ein bisschen bewegt habe. Also musste ich absolut stillhalten. Und ja, man kann dann die Pflege bitten, ob sie einem da vielleicht was zu lesen hinlegt, irgendwie ein Buch oder so. Aber dann haben die keine Zeit zum Umblättern und dann liegt man wieder 4 Stunden auf 2 Seiten. Also es passierte gar nichts. Und das war meine Chance, dass ich wieder laufen konnte, weil das nenne ich heute, also rückwirkend gesehen, damals konnte ich diesen Begriff noch nicht finden, aber es war eine Art Zwangsmeditation. Und wir wissen ja aus der Gehirnforschung, wenn die Gehirnfrequenz abgesenkt wird, also ich dämmerte da sozusagen nur so vor mich hin, so tagträumhaft. Es ist ja so, dass nach 8 Stunden ist spätestens der Körper irgendwie ausgeschlafen und dann kommt man in eine Frequenz oberhalb von 7 Hertz. Aber man wird nicht so richtig wach. Man kommt also, wenn man es messen würde, nicht über 15 Hertz. Und das heißt, ich bleibe ständig in der Intuition. Ich bleibe in diesem Alpha-Zustand, der so zwischen 7 und 15 Hertz abläuft. Und da kann man eigentlich nicht mehr denken. Da gibt's dieses schöne deutsche Wort sinieren. Oder man kann auch sagen tagträumen. Und das war der springende Punkt, den ich heute auch in meinen Seminaren allen unterrichte, die sich heilen wollen, weil da bekam ich den Zugang zu meiner Seele. Und der Begriff Seele, den gab es eigentlich vorher in meinem Leben nicht. Aber es gibt sie doch. Manche mögen diesen Begriff nicht, die sprechen dann von ihrem Bauchgefühl oder manche haben auch so etwas elegantere oder hochtrabendere Begriffe, die nennen das dann ihr höheres Selbst oder einfach ihre innere Stimme und so weiter. Also es ist in jedem Fall ist es die Intuition und nicht die Ratio. Und wenn man das übt, dass man wieder Kontakt mit seiner Seele hat, dann kommt man auch an seine innere Weisheit heran. Und die hilft einem zu erkennen, warum ist der Unfall passiert? Warum habe ich jetzt einen Schnupfen gekriegt? Warum bin ich gestolpert? Oder warum irgendwas habe ich Diabetes oder AIDS? Oder irgendwie, also es gibt ja dieses Gesetz im Universum von Ursache und Wirkung. Also das ist ja nicht nur ein Gesetz, das auf der Erde herrscht, sondern das herrscht im ganzen Sonnensystem und es ist im ganzen Universum, es ist ein universales Gesetz. Und deswegen muss auch jede Krankheit, also jedes Symptom, muss eine Ursache haben. Aber wenn ich an die Ursache nicht rankomme, dann kann ich nur Symptombehandlung betreiben. Das heißt, Tabletten nehmen oder operieren lassen oder sonst wie, also nur an der Oberfläche irgendwas. Also im Grunde betreibe ich dadurch nur Symptomverschiebung. Aber heilen geht nur, wenn man die Ursache einer Krankheit erkennt und dann, wie ich das nenne, umschreibt, also transformiert in eine positive Erfahrung. Und dafür brauchen wir die Intuition. Und ich finde es ganz toll, dass du dich mit deinem Sender diesem Thema so stark widmest und wirklich den Leuten, deinen Hörern, Anleitungen in vielfältigster Weise zur Intuitionsentwicklung gibst, weil die Gesellschaft entwickelt nur die Ratio. Also die macht ja nur im Kindergarten, so sollen wir vernünftige, ordentliche und berechenbare, rationale Wesen werden. Und wir trainieren alle, weiß ich, sogar 26 Jahre lang die linke Gehirnhälfte, bis wir es immer irgendwie anwenden. Aber die rechte Gehirnhälfte, die bleibt ungenutzt. Die liegt brach. Ich meine, ein bisschen was macht jeder Mensch damit. Er hört Musik, er träumt manchmal ein bisschen. Aber gesellschaftlich ist Intuition nicht relevant. Wird nicht verlangt. Ich meine, ich glaube, dass beide Gehirnhälften eigentlich völlig gleichwertig sind und eingesetzt werden sollten. Du sagst es, glaube ich, auch einmal in dem Film Todas am Rande des Paradieses, dass also, wo jetzt in Indien vielleicht zu sehr die rechte Gehirnhälfte überstrapaziert ist und in Europa zu sehr die linke. Also du nennst ja das Beispiel von dem Bus, der halt zwar einen Fahrplan hat, aber der ist nur reine Zierde. Dass man das vielleicht endlich einmal verbinden sollte. Und ich meine, also ich gebe sicher keine Anleitungen hier, aber eben Gäste wie du geben da halt vor allem auch Einblick in ihre persönliche Geschichte. Und das ist in deinem Fall natürlich äußerst beeindruckend, da du ja eben diese Lähmung hattest und schon abgeschrieben warst, unter Anführungszeichen. Ja, genau. Und, aber also ich stimme da auf jeden Fall überein, dass also linke und rechte Gehirnhälfte, vielleicht so ähnlich wie Frau und Mann, also dass das einfach eine Gleichberechtigung sein sollte und wir auch wirklich nur weiterkommen, wenn die miteinander harmonieren, so in einer... Ja, wobei ich da schon Unterschied mache, also ich rede da nicht von Gleichberechtigung, sondern von der Hierarchie des Seins, weil ich sehe, wir leben hier, also hier im Westen, nicht bei den Todas in Südindien, aber wir leben in einer Diktatur der Vernunft, die so tut, als wenn die Ratio sozusagen das kostbarere, das wertvollere Gedankenwerkzeug wäre als die Intuition. Aber es ist genau umgekehrt, weil jede Idee, jede Vision kommt immer aus der Intuition und die Ratio ist dazu da, unsere Träume, unsere Vision umzusetzen. Also deswegen ist ja die Ratio auch gebunden an Raum und Zeit, damit sie dann eine Vision in die Materie, in die Form bringen kann. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir diese Hierarchie des Seins wiederherstellen. Aber bei uns eben leider, so wie du gerade sagst, führt also definiere ich als die personalisierte Intuition. Also die Seele führt zu ein Stiefmütterchen-Dasein. Die ist halt, privat darf man das haben und Frauen dürfen auch ein bisschen mehr davon haben als Männer und so. Also, aber dass sie führt, dass sie uns wirklich in die Zukunft führt, die Intuition, davon sind wir weit, weit weg. Und genau diese Umkehrung muss man auch für sich individuell treffen, wenn man sich selber heilen will. Weil die meisten haben da, sonst bleibt diese Vorstellung, es gibt Krankheiten, naja, die muss man halt körperlich behandeln, weiß ich, ein Beinbruch oder so. Und dann, ich akzeptiere, es gibt Psychosomatik und natürlich gibt es auch Sachen, die sich geistig heilen lassen und so weiter. Wenn man dieses Weltbild mit sich herumträgt, dann wird man immer genau dann, wenn es spannend wird, scheitern. Weil gerade dann, wenn man mit Todesangst konfrontiert wird oder mit so einer Diagnose lebenslänglich Diabetes, Insulinspritzen und so, oder Herzschrittmacher oder was es alles gibt oder Beta-Blocker. Also heute ist ja die Pharma hauptsächlich daran interessiert, so chronisch kranke Menschen zu produzieren, die dann jeden Tag ihr Zeug nehmen sollen, damit, weil das ist für den Mehrwert der Pharma sozusagen das beste Geschäft, wenn man Krankheiten kreiert, für die jeder sozusagen täglich was zahlen muss. Und das trifft aber genau die Grenze unserer, wie soll ich sagen, unseres Selbstvertrauens, unsere eingebettet sein in unsere eigene Intuition, weil wenn ich nur manchmal ein geistiges Wesen bin und aber ansonsten doch wieder körperliches, mechanisches, biochemisches Wesen bin, ja, gerade dann, wenn es ausweglos erscheint und wenn ich dahin jammer und dies und das habe, dann denkt man, ach, jetzt nehme ich halt doch eine Tablette oder jetzt lasse ich mich halt doch operieren. Und gerade an der Stelle würde der Bewusstseinssprung stattfinden, den die Krankheit ja von mir wünscht. Es ist ja niemand krank, nur damit er geärgert wird oder damit er, ich weiß gar nicht, was die Leute glauben, warum sie krank werden oder als Fehler im System oder ich weiß nicht. Es gibt ja sogar ganz schlimme Vorstellungen, warum man krank werden könnte. Ich habe schon mal gehört, da hat mir jemand, die Krebs hatte, der gesagt, ich sage, ja und wieso hast du das Krebs jetzt? Ja, das ist jetzt der Wille Gottes. Oh, sag ich, wie dein Gott möchte, dass du Krebs hast? Ja, es geht sogar noch schlimmer. Es gibt sogar die Auffassung, das ist ganz verbreitet, vor allen Dingen unter Katholiken, das ist jetzt die Strafe Gottes. Sage ich, das ist schlimm. Also da wirst du bestimmt nicht wieder gesund, weil Gott ist immer stärker als du. Und wenn der dich bestrafen will, dann hast du keine Chance. Also mit diesem Gott wirst du nicht gesund. Und deswegen rate ich da jedem, sofort diesen Gott zu wechseln. Weil ich war ja auch so ein bisschen evangelisch erzogen worden, bei mir ist es immer der liebe Gott. Ich dachte sogar in der Schule sogar noch, mit 8 Jahren, dachte ich immer noch, das ist ein Wort, lieber Gott. Aber ich habe nie was gehört von einem strafenden Gott. Aber wenn jemand ein solches Glaubenskonzept hat, dann kann er sich nicht selber heilen, weil Gott ist stärker als er. Also muss man immer, bevor man anfängt, darüber nachzudenken, ob man überhaupt die Kompetenz hat, sich selbst zu heilen, muss man sein Glaubenssystem überprüfen. Und deswegen ist auch in meinen Büchern immer der Hauptteil dient der Philosophie. Und deswegen sage ich auch, Gesundheit ist überhaupt, es hat mit Medizin gar nichts zu tun. Es ist keine medizinische Frage. Es ist eine rein philosophische. Ich habe gestern in München da im Gasteig ein neues Buch von mir vorgestellt, das heißt Gesund ohne Medizin. Ja, da springen die im Viereck. Ja, ohne Medizin, das ist ja so, kann denn ein Mensch sich hinstellen und behaupten, dass wir diese ganzen Ärzte, wir brauchen dieses ganze fantastische Gesundheitsnetz, bräuchte man nicht mehr und so weiter. Das ist ja also bodenlos, sowas überhaupt laut zu sagen. Aber das wäre genauso, als wenn ich bloß vor 30 Jahren oder sagen wir mal 40 Jahren gesagt hätte, Leute, dieses ganze Kabelzeug da mit dem Telefon, das könnt ihr alles abbauen. Die ganze Post, die ganze Telekom, das braucht man alles nicht mehr. Wir brauchen nicht dieses Telefonnetz, weil in Zukunft, kann ich euch jetzt schon sagen, haben wir nur so ganz kleine Kästchen. Und mit den Kästchen können wir weltweit telefonieren und mit jedem reden, hätte man einen für verrückt erklärt. Aber die Möglichkeit, nicht für verrückt erklärt zu werden, ist, wenn man merkt, dass das Bewusstsein einen Sprung gemacht hat. Und zwar den Sprung vom analogen Denken zum digitalen Denken. Und wer diesen Sprung nicht mitmacht, ja, der braucht immer noch sein konservatives Telefon und sein Faxgerät und so weiter und ist da gefangen. Das ist genauso wie meine Großmutter. Die hat mir auch immer gesagt, als Kind schon, du weißt was, ich habe erlebt, wie das Auto eingeführt wurde und ich betrete kein Flugzeug mehr. Also das mache ich nicht mehr mit. Das war schon Schock genug vom Pferd aufs Auto umzusteigen. Und so ist es halt auch jetzt. Viele sind in dem medizinischen Gedanken verhaftet und die sagen, also den Schritt zum Selbstheilen, diesen geistigen Schritt, den schaffe ich nicht. Ich bin doch auch schließlich versichert. Wozu bin ich denn sonst versichert? Und solche Weine. Also dabei entwickelt sich ja Bewusstsein nie geradlinig, sondern immer sprunghaft. Und genau dieser Sprung ist ja nicht an Zeit gebunden, sondern es reicht für einen Bewusstseinssprung, reicht manchmal ein Wort oder ein Satz oder ein Wochenende oder ein Buch oder ein Film oder was auch immer. Pop, hat man ein neues Bewusstsein auf einer ganz anderen Ebene. Weil das sind ja alles Exponentialfunktionen, die gehen nicht linear immer ein bisschen weiter, sondern es macht plötzlich Klick im Kopf und dann kann man's. Und dafür arbeite ich, weil als ich aus der Klinik rausging nach einem Jahr und ich war im 6-Bett-Zimmer gelegen und alle 5 anderen mussten da im Rollstuhl rausfahren, bin ich also nochmal ins Arztzimmer gegangen, um mich auch zu bedanken. Also die Pflege war hervorragend und wenn man ein Jahr so intensiv da liegt, dann entstehen auch menschlich sehr, sehr starke Beziehungen. Und da wegzugehen, ist also wirklich wie, als wenn man seine neue Heimat da verlässt. Und ich gehe zum Arzt rein und sage also vielen Dank und schön, ich hätte jetzt aber noch eine Frage. Da sage ich, ja bitte, können Sie mir erklären, warum ich wieder laufen kann? Das sagt der Arzt, ja, das wissen wir. Also wir wissen, dass bei kompletten Querschnitt gibt es circa statistisch gesehen so alle 20.000 Fälle eine Spontanheilung. Ja, und das sind Sie. Ist ja toll, ne? Also frage ich ihn dann, ja, und wie entsteht Spontanheilung? Ja, sagt er, spontan eben. Ne? Mhm. Also ich wusste, jetzt darf ich nicht mehr weiterfragen, weil das ist so ähnlich wie wenn man ein Sechser im Lotto hat und steht da mit seinen Millionen und fragt immer, ja, warum habe ich gewonnen, warum habe ich gewonnen? Und dann heißt es eigentlich immer nur, Mann, du hast Glück gehabt, nimm dein Geld und geh. Und die anderen haben halt Pech gehabt, so ist es im Leben. Und da hat es bei mir geklingelt. Nee, habe ich gesagt, so läuft das Universum nicht. Also ich bin sehr rational erzogen worden und einfach nur zu glauben, ich habe Glück gehabt und die anderen 5 in meinem Zimmer haben alle Pech gehabt, das glaube ich nicht. Also es muss dafür einen Grund geben und den finde ich jetzt raus. Und dann kam ich eben aus der Klinik raus und habe überlegt, was ist jetzt eine Spontanheilung? Und da ich ja keine OP erhielt und auch keine Medikamente gegen Querschnittslähmung, keine materielle Intervention. Es muss eine geistige Intervention gewesen sein. Und dann habe ich halt rumgefragt, so in meinem Bekanntenkreis, sage ich, kennst du irgendjemand, der geistig heilt? Dann haben sie überlegt, ja, da gibt's Leute. Ja, sage ich, ja, wer ist das? Ja, das sind Schamanen. Aha, das war mir auch neu. Dann sage ich, ja, wo, ich möchte die mal kennenlernen. Ja, das ist weiter weg. Also hier bei uns nicht so. Und dann, also damals war das halt so, da waren die Schamane noch was ganz Exotisches. Also bin ich in diese ganzen exotischen Länder gereist, jahrelang. Ich war in 14 Ländern auf allen Kontinenten, gut 2 Jahre unterwegs. Und habe überall, also das ging ja manchmal blitzartig, diese geistigen Heilzentren in den Kulturen gefunden. Und es war auch interessant, je ärmer die Länder waren, desto mehr Schamanen gab es natürlich. Weil die haben gar kein Geld für Pillen oder ärztliche Versorgung oder Krankenhaus und so weiter und so weiter. Also wenn wir da in Burkina Faso waren, da im Süden oder in Burma und so, da ich sage, da wimmelt es von Schamanen. Und wir haben eigentlich, kaum sind wir in dem Land gelandet, 2 Tage, 3 Tage später hatten wir jemanden. Und ich habe dann halt immer mit meinem Team das sofort gefilmt und kam nach 2 Jahren, also ich bin schon zwischendurch manchmal nach Hause geflogen, mit 360 Stunden geistigen Heilens zurück. Und dann habe ich noch einmal 2 Jahre im Keller gesessen, weil ich meinen Schneideraum bei mir im Haus im Keller habe. Und habe versucht, dieses Material zu schneiden, zu sortieren, zu ordnen, zu verstehen überhaupt, was da läuft. Und dann hatte ich schließlich aus 360 Stunden 20 Stunden gemacht. Und da habe ich dann Ärzte, Pharmakologen, Gehirnforscher und lauter Leute eingeladen. Kommt mal hier in mein Studio und schaut euch mal dieses Material an. Und dann kamen die auch. Und dann sage ich, jetzt schauen wir mal ganz genau hin. Schatte, seht ihr? Seht ihr, was mit der Frau passiert? Seht ihr das? Also ich fahre den Film nochmal zurück, zeige ihn noch einmal. Ist doch eindeutig eine Heilung hier. Ja, ja, kann man sehen, ja. Sag ich, und woran liegt's jetzt? Dann sagt er, also am Rauch glaube ich weniger. Und ob das Trommeln da jetzt wirklich heilt, das weiß ich auch nicht. Weil es ist schon erstaunlich. Du kannst nach Korea fahren, du kannst nach Russland oder USA und mit den Indianern da, mit den Medizinmännern arbeiten. Trommeln tun sie alle. Und Rauch spielt auch immer eine große Rolle und so weiter. Aber trotzdem, jede Kultur hat ihre eigene Rituale. Aber wenn man das so genau studiert hat, und dann kann man eigentlich diesen Leuten, die da so geistiges Heilen praktizieren, ihr kulturelles Mäntelchen quasi ausziehen und sehen, was machen sie denn eigentlich wirklich? Also wenn sie da so nackt dastehen. Und ich habe es lange nicht kapiert. Aber dann hatte ich noch einen Film gemacht mit Gehirnforschern, so mit Pöppel, mit Porschold und mit diesen holländischen Gehirnforschern. Und dieser Film hieß auch dann am Ende Das Leben ist eine Illusion. Das deutsche Fernsehen hat kategorisch abgelehnt, sowas, wir senden sowas nicht, weil laut ARD und ZDF ist das Leben keine Illusion, sondern das ist harter materielles Vorgehen und so weiter. Aber die Holländer haben es also gesendet. Und dadurch habe ich mich sehr stark mit diesen Gehirnforschern beschäftigen dürfen. Und was steht auf deren ersten Seiten in deren Büchern, das kann man überall nachlesen, da steht ja drin, dass wir unser Gehirn nicht dazu haben, um die Wirklichkeit wahrzunehmen, sondern um sie zu kreieren. Oha, habe ich gedacht, das ist ja andersrum. Und dann habe ich mir mein Material nochmal daraufhin genauer angeschaut und tatsächlich dieses Prinzip erkannt, dass die Schamanen in ihren Ritualen für ihre Klientel mit ihrem ganzen kulturellen Gehabe eine neue Wirklichkeit erschaffen. Und die wirkt. Und dann habe ich gesagt, na gut, das kenne ich ja schon lang. Also ich habe ja früher als Student habe ich ja Film studiert und habe das auch abgeschlossen. Ich habe auch lange an der Uni Film gelehrt und so weiter. Und da ging es ja immer nur darum, dass wir mit dem Film eine neue Wirklichkeit erschaffen. Das war ja sozusagen Studieninhalt und ist auch Inhalt jeden Films. Und dann dachte ich, ach, guck an, die Schamanen machen dasselbe wie ich. Ist ja interessant. Und also brauche ich ja gar nicht mehr dahin reisen. Ich brauche gar nicht mehr da in die exotischen Länder. Natürlich können wir uns hier auch eine neue Wirklichkeit erschaffen. Und zu meiner Wirklichkeit gehört ja immer meine Gesundheit und meine Krankheit. Beides gehört zu meiner Wirklichkeit. Und wenn ich die nicht wahrnehme, sondern projektiere, also erschaffe, ja, dann kann, wenn ich schon meine Krankheit also erschaffen habe, dann kann ich natürlich auch daraus meine Gesundheit erschaffen. Und das ist jetzt das Prinzip von Mental Healing, mit dem ich also jetzt schon seit 2002 arbeite. Und das ist auch eigentlich der rote Faden, der sich durch deine Filme irgendwo zieht, also dass du immer wieder auch diese intuitive Seite zeigst und sehr alternative Lebensformen auch zeigst und ja, auch eben ganz klar aufzeigst, dass man das durchaus umkehren kann und man auch sagen kann, dass also Wirklichkeit nicht von außen auf uns eindringt, sondern vielleicht tatsächlich von innen nach außen kommt, also dass das eher eine Interpretation ist. Ja, ganz genau, eine Interpretation. Und ich muss eben die Disziplin aufbringen, diese Ereignisse, die mich gekränkt haben, im wahrsten Sinne des Wortes, die muss ich uminterpretieren. Ich nenne das halt umschreiben, wie ein Drehbuch umändern. Und wenn ich mir anschaue, ich habe ja vor meinem Unfall auch schon Filme gedreht. Ich habe sogar mit meinem ersten Film, da war ich glaube ich 22, gleich einen internationalen ersten Preis gewonnen und wurde dann so in der Presse als, ach, irgendwie so als neuer Regiestar gehudelt und im ZDF bekam ich da einen dicken Auftritt und so weiter. Aber erstmal habe ich danach erst nochmal Maschinenschlosser gelernt und bin auch auf dem biologisch-dynamischen Demeterhof gegangen und habe nochmal als Knecht auch ein Jahr gearbeitet, weil ich wollte nochmal was Gescheites lernen, dachte ich mir. Und dann passierte ja 81 dann der Unfall und ich würde heute auch sagen, alle Filme, die ich vor dem Unfall machte, waren eigentlich soziale, ökologische Filme. Ich habe zum Beispiel 3 Filme gemacht für den Demeter-Bund und solche Sachen. Da wussten andere noch gar nicht, wie man Ökologie buchstabiert, 1973 und so weiter. Und ich habe damals auch dann die Grüne Partei gegründet. Das ging los bei mir, ja, mit diesen Filmen 73, 74 und dann 79 war dann endlich, habe ich den Gründungskongress da in Sindelfingen abgehalten. Und dieser Name, die Grünen, das kam also völlig spontan. Das war überhaupt gar keine Leistung, weil um uns rum gab es die Roten und da gab es die Schwarzen. Also machen wir jetzt die Grünen. Das lag sozusagen auf der Hand. Und beim Gründungskongress saß zu meiner Rechten August Hausleitner, damals, ich glaube schon 73, und zu meiner Linken Herbert Gruhl, den es gerade aus der CDU rausgeschmissen haben, weil er das Buch geschrieben hat, Ein Planet wird geplündert. Und wir drei waren die einzigen da auf dem Podium. Und ansonsten saßen da vielleicht 80% unserer Freunde. Und das war der Gründungskongress für die Grünen in Sindelfingen 1979. Und dann kam die erste Landtagswahl 1980 und ich war da habe halt mit dem Vorstand aufgebaut und so weiter. Und dann sind wir sofort über 5% gekommen. Und dann war die Sensation komplett in Deutschland. Es gibt eine neue Partei, wobei es da gab es noch keine Bundespartei, sondern eben nur unsere Landespartei Baden-Württemberg. Und dann ging's los. Jeden Tag wurden wir mehr Leute und bis zum Herbst waren wir dann 50.000 Mitglieder. Und plötzlich haben Leute Blut geleckt, also Macht gerochen. Und dann ging's innerhalb der Grünen ein so perverser Machtkampf los, dass da wurden nur noch unterm Tisch die Messer gewetzt und sich gegenseitig reingerammt und so. Und da bin ich wieder ausgestiegen. Das kann ich nicht. Also da, ich konnte die Gründen nicht. Das war Idealismus und so weiter. Und das habe ich wahnsinnig gern gemacht. Ich habe 42 Wahlkreise gegründet. Ich bin durch die ganze Republik mehrere Jahre gereist und habe versucht, so ein Bündnis für die Grünen aufzubauen, wobei da kein einziger Linker am Anfang dabei war. Also mein Freund Cohn-Bendit aus der Schule und Joschka Fischer und so, die ich alle von klein auf kannte, da die haben mich ja nur verhöhnt als Körnerfresser und so, also ein Biotyp und so weiter. Die sind in schwarzen Lederjacken rumgelaufen und haben die Revolution ausgerufen und so weiter. Aber die haben es dann 84 erst gemerkt. Da war ich aber schon längst weg wieder von den Grünen und machte wieder meine Filme. Und da passierte dann eben aber der Unfall, weil ich war auch mit meinem Latein damals wirklich am Ende. Und habe dann eine Kneipe gehabt und stand jeden Abend da und habe nur Bier gezapft. Und meine Frau hat was gekocht. Und ich habe pro Abend, denke ich mal, so ja eine Packung oder 2 Packungen Zigaretten passiv mitgeraucht. Und da hat meine Seele gesagt, spinnst du? Spinnst du? Willst du so werden? Ja, wir haben ja gut gelebt von der Kneipe. Und also ist meiner Frau gefiel das auch. Wir hatten ja auch volles Haus immer, gute Stimmung im Laden und so. Der Alkohol floss in Mengen und so. Und da bin ich dann vom Dach gefallen. Und alles, was ich danach gemacht habe, war eigentlich immer nur für, also jeder Film. Es gibt keinen einzigen Film, den ich irgendwie verstecken müsste oder behaupten müsste, den habe ich für Geld gemacht oder nur für Geld. Ja, Geld habe ich auch gekriegt, das meiste Geld vom Fernsehen, aber ich habe die immer gemacht, weil es um Bewusstseinserweiterung ging. Man nennt es zwar heute spirituelle Filme, aber für mich sind das alles Filme, die dazu dienen, dass wir unser Bewusstsein erweitern. Und wenn wir so Kornkreise anschauen, da sehen wir ja, wie weit die da vor uns noch die Strecke liegt und so weiter. Und die wird ja wohl nie zu Ende sein. Also ich glaube, jeder, der irgendwie angenehm sterben will, sollte seine Energie auf Bewusstseinserweiterung täglich lenken. Und ich stelle halt fest, die größte Bewusstseins, also die größte Bestätigung für die eigene Entwicklung ist, wenn man sich selber heilen kann. Absolut. Die, wobei ich finde es sehr lustig, also dass dieser Arzt dir als Erklärung für deine Spontanheilung quasi diese Statistik geliefert hat. Das ist ja keine Erklärung, das ist ja nur eine Wiederholung der Frage eigentlich, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, aber okay, das ist viel interessant. In dem für ihn ist damit das Thema abgetan. Das er verstehe war, er ich war zu, das Er verstehe war zufrieden. Mhm. Ja, das ist doch genauso wie, da machen sie doch ihre Doppelblindversuche. Die machen sie doch immer mit einem Placebo. Also, aber sie gucken nur, sie veröffentlichen das Ergebnis und sagen, ja, das Medikament hat Wirkung gezeigt in Höhe von mit 12%. Wenn ein Medikament im Verhältnis zum Placebo bei 12% der Versuchspersonen anschlägt, darf man es auf den Markt bringen. Es reicht für die Pharma zu sagen, dass, und für den Staat, denen geben wir die Lizenz. Aber dass bei den anderen eine Wirkung erzielt worden ist durch Traubenzucker und so weiter, da müsste doch jeden Wissenschaftler aus den Schuhen hauen. Ja, das ist exakt der Punkt. Also wenn man dann sagt, das ist nur der Placebo-Effekt, ja, dann muss ich inzwischen jedes Mal lachen, weil ja, nur ist da gar nichts. Weil der Placebo-Effekt, und der ist ja anerkannt. Ne? Das ist ja das Lustige, das ist ja eigentlich das ist völlig schizophren. Gut, das passiert eben. Also wenn derjenige das glaubt, dann hat er auch diese Wirkung. Aber dann ist Schluss. Ja. Und dann gehen wir wieder zurück zu Chemie. Ich möchte kein Urteil darüber fällen, aber dass man den Placebo-Effekt dann so... Das hat alles mit dem... Wenn ich glaube, ich bin ein biochemisches Wesen, dann sage ich, dann nimm Tabletten. Und wenn du glaubst, du bist ein mechanisch-körperliches Wesen, dann musst du dich operieren lassen. Es hat keinen Sinn zu sagen, ja, der Kubi hat jetzt gesagt, wir sind geistige Wesen und jetzt schmeiße ich meine Tabletten in die Toilette. Dann fällst du in ein Loch. Mhm. Weil du hast gar nicht das Bewusstsein, die Wirksamkeit über den Geist herzustellen, weil du ja nicht daran glaubst. Du glaubst doch, du hast einen Stoffwechselprozess und so weiter. Und dafür hast du ja auch unendlich viele Beweise, dass das stimmt. Ich denke mal, viele unserer Hörer haben einen Arzneischrank zu Hause und sehen sich auch quasi gezwungen, da das eine oder andere Mal hineinzugreifen und da was zu nehmen. Und ich bin weit davon entfernt zu sagen, Leute, das könnt ihr alles lassen, heilt euch geistig, wenn dafür gar nicht die Bewusstseinslage vorher erschaffen worden ist. Weil wenn jetzt jemand einfach nur so aus dem Intellekt heraus sagt, ach ja, stimmt, vielleicht sind wir geistig gewesen und jetzt werfe ich meine Tabletten in die Toilette und schau mal, was dann mit mir passiert, dann fällt man eigentlich in ein Loch. Also dann, weil man braucht ein ganz anderes Glaubenskonzept, damit man auf geistiger Ebene sich heilen kann. Und es hat keinen Sinn, sozusagen mechanisch irgendwie eine Handlung zu vollziehen, die man vom Bewusstsein her eigentlich gar nicht tragen kann. Das ist einfach nur, vielleicht, weil ich das jetzt gerade sage, denken, ja, vielleicht hat er recht und dann mache ich das. Nein, es muss erwachsen. Es muss in einem selbst dieses Gefühl, ich bin ein geistiges Wesen, das muss ich in ganz vielen Erlebnissen sozusagen erstmal bestätigt haben, bevor ich da meinen Arzneischrank abschaffe. Das könnte ja auch gefährlich sein, wenn das jemand einfach so hauruck macht und sicherlich. Ohne, ne? Das ist genauso wie wenn einer sagt, du, jeder Mensch kann schwimmen. Und der steht am Rand und sagt, na gut, du hast gesagt, ich kann schwimmen und hupft rein, ja. Hat aber tatsächlich vorher nicht schwimmen gelernt, sondern nur dieser Satz, jeder Mensch, jedes Tier, jeder Hund, jede Katze kann automatisch schwimmen, stimmt eben nicht, wenn man es nicht geübt hat. Also zumindest, ich glaube schon, dass der Mensch das an sich könnte, aber wenn das im Bewusstsein nicht angelegt ist, ich kann schwimmen, und es gibt dazu auch keine Stück-für-Stück-Erfahrung, also immer mehr und immer mehr, dann darf ich nicht springen. Dann muss ich, oder ich fange erst mal an in einem Becken, wo ich auch wieder Grund unter meinen Füßen habe und noch atmen kann. Also, weil alles, was ich mache, ist immer eingebettet in ein ganz bestimmtes Erklärungsmodell des Lebens oder des Menschen. Und es gibt ja die unterschiedlichsten Erklärungsmodelle. Es gibt religiöse Erklärungsmodelle, es gibt wissenschaftliche Erklärungsmodelle und so weiter und so fort. Also ich glaube, das populärste oder das in unserer Zeit am stärksten geglaubte Erklärungsmodell ist, glaube ich, das Atommodell. Also so wird es zumindest in der Schule unterrichtet, dass Moleküle gibt's und Moleküle bestehen aus Atomen und aus Atome bestehen aus Elementarteilchen und so weiter. Wobei die Physik ja erstaunlicherweise richtig erkannt hat und das auch lehrt, auch schon sogar in der Mittelschule. Also die Zehnjährigen kriegen das schon vermittelt, dass nämlich ein Atom zu 99,9% nichts ist. Ein Vakuum, ein Hohl, leer. Und dadurch für unser normales Denken auch absolut vernachlässigungswürdig. Weil was hohl, was leer ist, darum braucht man sich nicht kümmern. Das Einzige, worum wir uns wirklich Interesse haben, sind diese 0,01% unseres Seins. Nämlich die Elementarteilchen. Und es ist erstaunlich, ich meine, gut, wir haben auch Belege dafür, als das Elektron gefunden worden ist, ging das Licht an und heute hat man wieder zum Beispiel in der Nähe von München den ersten Atomreaktor nach Tschernobyl gebaut. Warum? Ja, weil es geht um Forschung und deswegen haben auch die Grünen ihre Händchen im Landtag hochgehoben. Obwohl dieses Ding da 1,5 Milliarden Euro oder D-Mark-Zeiten war das doch kostet. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil man, wenn man glaubt, wenn man so viel Geld ausgibt und das noch dazu aus dem Kulturetat nimmt, sodass man dann kein 13. Schuljahr mehr bezahlen kann, dann tut man was für den Fortschritt der Menschheit. Denn dieser Reaktor in Garching, der soll ja es schaffen, das Elementar, das Neutron aus dem Atomkern zu isolieren. Und man hat zwar keine Ahnung, ob das irgendwie positiv ist oder was man damit machen kann, aber man probiert es schon mal mit einer unglaublichen Energieaufwand, weshalb man eben Uran braucht, beziehungsweise in dem Fall sogar wird es Plutonium, damit man so ein Elementarteilchen aus dem Atomkern herausschießen kann. Keinen einzigen Cent geben weder die Grünen noch die anderen Parteien für die Erforschung des sogenannten Vakuums. Aber die Russen machen das. Und die Russen haben uns ja schon seit 1982 bewiesen, dass es falsch ist, dass es nicht stimmt, dass das Atom ein Vakuum ist, dass es leer ist, sondern sie konnten nachweisen, dass in jedem Atom eine Eigenschwingung herrscht. Also aus sich heraus, nicht als Resonanz zu einer Schwingung, die sozusagen auf das Atom eindringt und dann einfach nur wieder widerspiegelt, sondern in sich schwingt das Atom. Und jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, da war ich bei einem Gehirnforscher in Stuttgart und der wollte mal mein Gehirn messen, so mein wie das arbeitet. Hat er mich da angeschlossen und hat seinen Monitor eingeschaltet und man konnte dann auf dem Monitor meine Gehirnfrequenzen erkennen. Und ich war schon beeindruckt, weil wenn man ein Drittel einer Sekunde bildschirmfüllend, also meine Gedanken aus einem Drittel einer Sekunde darstellen kann, dann ist das schon ein bisschen aufregend. Und er schaut da auf den Monitor und sagt zu mir, Herr Kubi, denken Sie doch einmal was Positives. Ich sag, wie? Ja, schauen Sie mal die Frequenz an. Das ist ja eindeutig negative Frequenz. Schauen Sie mal diese Zacken hier, diese so. Aha, sag ich, aha, daran sehen Sie das. Ja, ich denke ja sowieso schon die ganze Zeit, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Ne? Sag ich, das sehen Sie, das sieht man. Denken Sie doch bitte jetzt mal was Positives. Also ich setze mich hin, so atme, entspanne, mach mir einen schönen Gedanken und siehe da, die Gehirnfrequenz verändert sich. Sie wird sanfter. Also der Haffelder, der meint ja, wenn eines Tages seine Geräte so präzise, so fein sind, dann könnten diese Gehirnfrequenzmessungen funktionieren wie ein Lügendetektor. Weil jeder Gedanke hat eine eigene Frequenz. Wenn ich denke Hass, dann schwingt das so. Und wenn ich denke Liebe, dann schwingt das eben anders. Und wenn man jetzt feststellt, dass jedes Atom eine Frequenz ausstrahlt, ja, was tut's denn dann? Wenn ich sage, Geist, also Denken ist auf jeden Fall auch für die Wissenschaftler eine geistige und nicht eine materielle Tätigkeit. Und wenn das Atom nicht leer ist und hohl ist, sondern eine Frequenz abgibt, dann muss ich doch die Analogie ziehen und sagen, das Atom denkt. Also ist es ein geistiges Wesen. Was soll es denn sonst tun? Wenn ich geistige Tätigkeit auf der physiologischen Ebene nur als Frequenz wahrnehmen kann und das im Atom messe, dann gibt es gar keine andere Erklärung. Das heißt also, wir sind sowieso auch aus der Physik betrachtet geistige Wesen. Das hat mit Religion und solchen Dingen überhaupt nichts zu tun. Natürlich kann man auch sagen, ich bin ein göttliches Wesen. Nur müsste man das dann auch durchhalten, wenn man eine Pille in den Mund nimmt und die runterschlucken will, bin ich jetzt wirklich im Moment ein göttliches Wesen? Würde Gott Pillen nehmen? Ich glaube nicht. Also es kommt immer aufs Glaubenskonzept an, wie das trägt. Und wenn man sich nicht selbst heilen kann, dann muss man nicht irgendwie probieren, Selbstheilungskräfte zu aktivieren, sondern muss man sich seine Philosophie anschauen. Und muss auf der philosophischen Ebene sich erst einmal ein Erklärungsmodell für sein Sein erschaffen, das überhaupt eine geistige Heilung zulässt. Weil mit dem Erklärungsmodell, ich bin ein biochemisches, mechanisches Wesen, ja, da kann ich zum Orthopäden gehen, da kann ich Nahrungsergänzungsmittel nehmen, da kann ich schauen, dass ich alle Vitamine immer habe, da kann ich gucken, dass ich mich gesund ernähre und so weiter. Aber da kann ich auch dicke Hämmer chemische Art in mich aufnehmen. Aber egal, auf jeden Fall denke ich immer, Heilung kommt von außen. Das heißt, ich muss immer was einnehmen. Ich bin immer abhängig von irgendjemand, der mir sagt, was jetzt für mein Wohlergehen gut und richtig ist oder was ich sein lassen soll. Und diesen Gedanken musste ich eh schon fallen lassen, weil sonst könnte ich heute nicht laufen. Dann hätte man mir ja Tabletten geben müssen oder man hätte mich operieren müssen, wenn ich glaube, ich bin ein mechanisches Wesen. Also, wobei, ich habe schon immer gewusst, es geht um einen geistigen Prozess. Aber mir im Krankenhaus hat sich das so dargestellt, ich brauche eine Idee, für die ich wieder gesund werde. Also einfach nur so gesund werden der Gesundheit willen, das reicht nicht. Also es gibt ja heute auch oft Rollstuhlfahrer, die zu mir in die Seminare kommen und genau das lernen wollen. Und dann sage ich schon, sage mal, was ist jetzt dein Wunsch hier, wenn du hierher kommst? Ja, ich möchte wieder so laufen können, so wie du. Dann sage ich, ja, warum? Ja, das ist wie, warum? Ich konnte früher Skifahren, ich konnte tanzen, ich konnte joggen, ich war gut in Sport und so weiter. Und das möchte ich halt alles wieder können. Sag ich, du, also ich glaube nicht, dass du gesund werden kannst. Ja, wieso denn nicht? Sag ich, denk doch mal bitte. Wenn du früher joggen konntest und tanzen und Skifahren und gut in Sport warst und dann hattest du deinen Unfall und jetzt möchtest du wieder joggen, Sport, Skifahren und so weiter machen. Ich sage mal, dann hättest du den Unfall umsonst gehabt. Dann macht der ja überhaupt keinen Sinn. Das ist ja dann so, als wenn der Unfall ein Zufall wäre oder ein, ich weiß nicht, ein Versehen, ein Ausrutscher. Ja, sagt er, ist ja auch so. Wieso? Ja, ich hatte einen Autounfall und der andere hat mir halt die Vorfahrt genommen. Sag ich, ja. Und das meinst du, ist die Erklärung für deinen Unfall? Sag ich, das ist doch nur auf der äußeren Ebene. Das ist doch, ob du Schuld hattest oder der andere Schuld hatte, das ist doch die Frage für die Versicherung oder für den Juristen. Aber du musst dich doch fragen, warum hat dieser Unfall in meiner Biografie genau zu diesem Moment stattgefunden? Das ist doch die Botschaft. Und ich sage immer, und das habe ich auch gesehen bei all diesen geistigen Heilungen, die ich da weltweit gefilmt habe. Da war auch keine einzige Heilung dabei, die nicht mit einer Lebensveränderung einhergegangen wäre. Also ich sage sogar heute, so dramatisch die Diagnose ist, so dramatisch muss auch die Lebensveränderung sein, damit Heilung geschieht. Jede Krankheit, jeder Unfall ist immer eine Herausforderung für eine Bewusstseinsentwicklung. Es gibt gar keinen anderen Grund für Krankheit. Es ist ja, ich meine, es wäre ja auch grotesk, das hieß ja, wir haben Krankheiten, damit sie uns ärgern oder damit uns Gott bestraft oder für manche, die glauben an Zufall. Also die sagen, ja, da hast Pech gehabt. Also das ist halt einfach jetzt so passiert. Sag ich, Moment mal, also glaubst du wirklich an Zufall? Naja, gibt's halt. Sag ich, das hieß ja, deine Krankheit hat keine Ursache. Also keine geistige Ursache, kein Impuls. Na, nee, da ist mir halt einer reingefahren. Sag ich, wenn es den Zufall gäbe, weißt du, was dann los wäre? Stell dir mal vor, es würde wirklich in dem Universum gäbe es Zufall. Ja, du, dann würde er plötzlich mal aus Versehen der Mond seine Bahn verlassen und in die Erde reinrumpeln und sagen, oh, Entschuldigung, war nur aus Versehen, war nicht so gemeint, geht wieder zurück auf seine Bahn. Der Mars würde vielleicht auch mal so daneben die Venus wegrammen und sagen, oh, Entschuldigung, war nur aus Versehen. Das stimmt doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Schau doch mal rein ins Universum, was uns umgibt. Das ist doch alles perfekt. Da läuft doch alles wie ein Uhrwerk ab. Das naja, es gibt dann natürlich schon manchmal Fälle, wo also ein riesen Gesteinsbrocken auf irgendeinem Planeten auftrifft und halt alles Leben ausrottet. Aber na und? Das ist auch kein Zufall. Ja, ja, also das heißt, was ich akzeptiere, ist, dass man nicht bei allen Phänomenen die Ursache gleich erkennt. Okay, das ist genehmigt. Offensichtlich so, ja. Weil es auch gibt manche Leute die Ursache ihrer Krankheit nicht gleich erkennen. Aber zu behaupten, dieses Phänomen hätte keine Ursache, das ist kompletter Blödsinn. Also heißt, du unterstellst natürlich auch hartnäckig, dass das Leben einen Sinn hat. Natürlich. Was denn sonst? Ich meine, sonst wären wir ja gar nicht da. Sonst gäbe es auch keine Kornkreise, sonst gäbe es überhaupt nichts. Natürlich muss es einen Sinn haben. Und das merken wir ja auch alle. Es gibt kein Wesen, das nicht glücklich sein will. Dass es da verschiedene Konzepte gibt, wie man glücklich werden könnte, das ist auch okay. Also manche glauben ja, sie müssen da auf den Gipfel des Glücks, weiß ich, mit einem 7er BMW hinauf oder weiß ich, mit einem Eigenheim, oder manche glauben, sie werden erst glücklich mit der Familie oder mit der Karriere oder sonst was. Das ist alles unbenommen. Aber jedes Wesen, und zwar nicht nur Menschen, jedes Tier, jede Ameise möchte glücklich sein. Das ist unsere Entwicklung. Die alle wollen wir auf den Gipfel des Glücks hinauf. Die Frage ist bloß, finden wir den richtigen Weg? Und alle geben ein furchtbares Geld dafür aus. Manche haben einen Guru, manche haben Coaching-Seminare, manche haben, legen ihr Geld entsprechend an oder so. Also es gibt die unterschiedlichsten Konzepte, wie man glücklich werden könnte. Aber keiner ist sich immer so richtig sicher. Ist es jetzt wirklich zu meinem Glück, wenn ich den Job annehme, und soll ich und so weiter und so fort? Ich sage, wieso? Du hast doch den besten Kompass in dir. Du brauchst doch niemanden fragen, um glücklich zu werden. Weißt du, wie der Kompass heißt? Schmerz. Wenn du Schmerzen hast, weißt du, das ist nicht der direkte Weg zum Glück. Weil kein Mensch findet es lustig, wenn man Schmerzen hat. Also ist es ein ganz klarer Indikator, du sollst was in deinem Leben ändern, um schneller zu deinem Glück zu kommen. Aber manche Leute, die haben sogar die Philosophie oder die Haltung, sage ich mal besser, die Haltung und sagen, Leiden ist leichter als Lernen. Oha, sag ich, wenn das so ist, hart. Man kann den Satz aber auch umdrehen. Man kann sagen, Lernen ist leichter als Leiden. Und siehe da, dann fängt an, Krankheit wirklich ein Potenzial zu haben. Für mich ist heute, was meine größte Katastrophe war, querschnittsgelähmt zu sein, ist heute mein größter Schatz. Also Lernen ist auf jeden Fall interessanter als Leiden. Das kann man auch sagen, ja. Und ich kenne, und Leute, die ihren Krebs zum Beispiel wirklich transformiert haben, also wieder gesund geworden sind, die sind durch den Krebs eine größere oder stärkere Persönlichkeit geworden, als es vorher je möglich gewesen wäre für sie. Also, das ist natürlich sehr hart, ne? Weil Menschen, die dann an Krebs sterben, nach deiner, ich sage jetzt mal Theorie, sind einfach lernunwillig. Nein, die haben einfach die Chance nicht gekriegt, ihr Bewusstsein weiterzuentwickeln. Wenn es dieses Umfeld gäbe für jemand, der krank wird, der das dann nutzt, damit bei dem Patienten, bei dem Klienten eine Bewusstseinsentwicklung stattfindet, dann könnte er sozusagen die Krankheit als Entwicklungsmotor verwenden. Wobei das auch nicht garantiert, dass er dann seine Krankheit überlebt. Aber er würde auch anders sterben. Er hätte ein ganz großes Problem für die Gesundheit ist die Todesangst. Aber man hat nur Todesangst, wenn man sich mit seinem Körper identifiziert. Weil ja nur der stirbt. Nur durch die Hülle stirbt. Wenn ich mich als geistig-seelisches Wesen betrachte, bin ich unsterblich. Die Seele ist ein Kontinuum. Die Seele ist ohne Anfang und ohne Ende. Die geht sozusagen durch die ganze Evolution mit durch. Also das ganze Konzept zu sterben basiert auf der Philosophie, ich bin ein biochemisches, mechanisches, materielles Wesen, weil nichts anderes stirbt. Und das ist einfach eine grundsätzliche philosophische Voraussetzung, wenn man sich selber heilen will, dass ich begreife, also wenn ich mich mit meiner Seele identifiziere, sterbe ja nicht. Dass mein Körper nicht mehr kann, so wie vielleicht auch irgendwie ein Tisch anfängt zu wackeln und dann kaputt geht und dann am Schluss auf dem Sperrmüll ist und dann ist der Tisch auch gestorben. Aber die Idee Tisch bleibt ja bestehen. Ich baue einen neuen Tisch mit derselben Idee und er wird wieder ein bisschen anders, aber es ist wieder ein Tisch. Und genauso wird es wieder einen Körper geben, der aus dem Geist heraus sich materialisiert und so weiter. Aber auch dieser Körper wird nicht ewig dauern, weil alles, was wird, muss vergehen. Zum Glück, wir würden ja sonst ersticken in der Materie. Also alles, jede Pflanze und so weiter muss wieder vergehen. Aber ich werde ja nur dann traurig und nur dann bin ich so erschüttert, je mehr ich mich mit der körperlichen, materiellen Welt identifiziere. Und wenn ich mich mit der geistigen Welt identifiziere, dann mache ich so wie die Guanchen, über die habe ich auch mal einen Film gemacht. Die haben, wenn sie sterben wollten, haben die eine Party veranstaltet und sind auf der Höhepunkt des Festes, haben sie sich von ihren Freunden und Verwandten und allen lieben Leuten verabschiedet und haben gesagt, so, und jetzt gehe ich zum Sterben. Und das war überhaupt nichts Schlimmes. Man hat einfach gemerkt, in der damaligen Zeit, das war ja noch bevor die Spanier überhaupt die Kanaren entdeckt hatten, da hatte der auf den Kanaren, da gibt's ja damals noch viel, viel mehr Höhlen als Menschen. Und das ist heute auf La Palma sogar noch so. Das heißt, man hat sich zu Lebzeiten immer eine Höhle gesucht, in der man gerne sterben will. Und ich habe diesen Film damals in Verbindung mit dem Archäologischen Institut von Teneriffa gemacht. Und die konnten mir das eindeutig zeigen, wie diese Leute damals gestorben sind. Weil in den Höhlen haben sie Ausgrabungen gemacht und da liegt tatsächlich die Schädeldecke direkt über den ganzen Knochen, sodass man sieht, der Mensch ist im Sitzen gestorben. Und sage ich, das machst du mir erst mal vor. Dazu brauchst du ein anderes Bewusstsein. Die meisten Leute sterben im Liegen. Und deswegen haben wir Särge und so weiter. Und der Mensch kann dann nicht mehr stehen, der fällt vorher um. Aber das ist ein anderer Bewusstseinszustand. Wenn ich sage, ich sterbe gesund und ich bestimme, wann ich meinen Körper verändere, wann ich einen neuen haben will. Ich habe zum Beispiel keine Rente. Ja, und ich habe auch sowieso keine Krankenversicherung und dergleichen. Weil ich will mir ja gar keine Siechenzeit finanzieren. Ich arbeite mit diesem Gestell so lange, wie ich damit Erfahrung machen kann. Und in dem Moment, wo mein Körper mich keine Erfahrung mehr machen lässt, ja, da verlasse ich ihn. Da gehe ich raus. Meine Eltern haben mir das in einer fantastischen Weise vorgelebt. Und dann sind sie gegangen, gesund gestorben. Und zwar von jetzt auf nachher. Weil sie einfach entschieden hatten, so, mein Werkzeugkörper hat mir jetzt ausgedient und ich arbeite auf ein neues. Ich möchte auch neue Erfahrungen machen und wir wünschen uns dann immer möglichst langes Leben. Sag ich, bitteschön, also was anderes. Ich möchte nicht hier in meinem Körper 450 Jahre verbringen. Ich möchte neue Erfahrungen machen. Zum Beispiel würde ich gerne auch mal die Erfahrung einer Frau machen. Aber die geht nicht mit dem Körper. Dafür muss der Körper sterben. Aber ich kann jetzt schon projizieren, dass ich aus meinem Wunsch heraus im nächsten Leben zum Beispiel ein weibliches Leben führe. Oder ich kann auch projizieren, dass ich in einer anderen Kultur lebe. Und wie gesagt, ich kann auch, so haben wir ja heute das Gespräch begonnen, und so können wir es vielleicht auch jetzt beenden, ich kann sogar projizieren, dass ich meine nächste Inkarnation nicht auf der Erde mache. Du sprichst jetzt aber von einem, ich glaube, im Hinduismus bekannt als bewusster Austritt jetzt im Extremfall, wo also jemand wirklich sagt, so ich verlasse jetzt den Körper und gehe auch nicht wieder zurück hinein. Ja, nicht von Selbstmord, in dem Sinn. Ja. Ich rede nicht von Selbstmord. Ja. Höchst spannend. Ja, ich glaube, wir kommen jetzt wirklich ans Ende unseres Gesprächs. Ich habe jetzt noch eine Sache, die mich irgendwie nicht mehr so ganz losgelassen hat. Und unterwegs in die nächste Dimension. Da gibt's sehr viele Heilerinnen, die dann während ihrer Behandlung, also man nennt es, glaube ich, Operationen ohne Messer. Und während dieser Behandlungen, manifestieren sich dann diese schwarzen Würsteln. Du weißt, was ich meine. Ja. Was hat es damit auf sich? Ich meine, ein sehr interessantes Kommentar, vielleicht meiner Meinung nach das Interessanteste, das du in diesem Film machst, ist, dass du offenbar diesen Schmerz gebraucht hast, als du dich selbst behandeln ließest am Knie, um wirklich zu glauben, dass jetzt Heilung passiert. Mhm. Das heißt, ein sehr klarer Hinweis, dass du also davon überzeugt bist, dass das rein nur eine bewusste Entscheidung ist eigentlich, wenn man so möchte. In einem Umfeld, das einem das erlaubt, also in einem Glaubenssystem, das einem das erlaubt, triffst du dann einfach diese Entscheidung. So, also Tarek, das mit dem Knie da in dem Film, das war eine ganz einfache Geschichte, weil diese Schamanin, die fragte mich ja dann, als die anderen schon alle behandelt waren, ob es mir gut geht. Und mir ging es ja nicht gut. Aber ich wusste, wenn ich jetzt ehrlich bin und sage, nee, also ihre Behandlung hat mir eigentlich mehr Schmerzen gemacht, als ich vorher hatte. Ja. Weißt du, was sie dann sagt? kommen Sie mal her, wir machen das nochmal. Und okay. In dieser Sekunde war ich geheilt. Ich wusste, wenn ich jetzt nicht sofort, und zwar ungelogen, sage, mir geht es gut, dann wird es nochmal schlimmer. Und das ist ja interessant, okay. Und das ist so ein Schub, das erlebe ich sogar mit Kindern. Ganz genau. Wenn du plötzlich merkst, wenn ich jetzt nicht blitzartig gesund werde, dann wird es schlimmer. Und das ist dann so ein Schock, dass ich gesagt habe, nee, es ist alles wunderbar, mir geht's gut. Und sie schaut mich so ein bisschen skeptisch an und meine Zellen haben diesen Befehl absolut vollzogen. Ich hatte nie wieder Probleme damit. Ja gut, aber dann könnte man sagen, die Medizin funktioniert auch so, denn wer möchte schon unter das Messer? Ja, genau. Ich glaube, es ist ja auch so, es liegt ja nicht, da gibt es doch diese wunderbare Studie von diesen Meniskusoperationen. Da haben die Amerikaner 100 Leute gehabt mit Meniskus-OPs. Bei der einen Hälfte haben sie nur so getan, als würden sie operieren. Haben die also tatsächlich narkotisiert und dann so einen kleinen Hautschnitt gemacht, damit die Leute auch was sehen. Und die anderen, denen haben sie tatsächlich den Meniskus gestutzt und dann wieder zugenäht und so weiter. Und beide Gruppen haben genau denselben Heilungsprozess hinter sich gebracht. Da sind wir wieder beim Placebo-Effekt. Unglaublich. Jetzt habe ich aber noch eine ganz, irgendwie ein bisschen dumme Frage, aber dennoch, diese Würstel, die sie da herausarbeitet, also das machen ja alle irgendwie so. Ist das irgendwie nur ein Trick, damit die Leute das auch wirklich glauben? Du bist jetzt schon wieder auf der rationalen Ebene. Ja, bin ich jetzt. Ist ja. Mir klar. Aber trotzdem, mich würde das jetzt interessieren. Ich meine, deiner Meinung nach, ist das... Ja, nicht heilen. Das funktioniert ja nicht. Das ist ja meine Rede seit einer Stunde. Ja. Mit der Ratio kann man sich nicht selbst heilen. Mhm. Ich bin ja auch genauso wie du damals drauf und habe auch gesagt, denn mein Kameramann, der hat mir ja dann diese Szene rückwärts im Zeitlupentempo vorgeführt. Das geht ja heutzutage mit dieser Technik. Und dann habe ich ja ganz deutlich gesehen, dass das Blut, wenn es zurückläuft, nicht in meinen Körper zurückläuft, sondern in seine Hand zurückläuft. Und ich habe gesagt, also den Typen, den kaufe ich mir jetzt. Den konfrontiere ich und habe genau das Wort, was du jetzt auch verwendet hast, Trick. Trick ist ja so ein ganz übles Wort, mit dem man glaubt, man säße einen Betrug auf. Also da läuft ja dann das gesamte Philosophie im Kopf ab, was ist wahr und was ist nicht wahr. Und ich stürme also zurück in diese Praxis von diesem Heiler, war in den Philippinen, und sage, wo ist der? Ja, der ist gerade nicht da. Und dann steht da eine Frau vor mir und ich sage, Sie kennen ihn doch gut, ja. Sage ich, lassen Sie sich öfters operieren? Ja, sage ich, und blutet das dann bei Ihnen auch so? Sagt sie, ja, auch, ja. Ja, sage ich, da hätte ich jetzt eine Frage. Ist dieses Blut Ihr Blut oder ist das Hühnerblut? Weißt du, was sie sagt? Das ist doch egal. Moment mal, also das ist die wichtigste Frage für mich aus dem Westen. Wenn es nämlich Hühnerblut ist, dann ist es ein Trick oder dann ist es ein Betrug. Und ich sage, was regen Sie sich denn so auf? Sie sind ja richtig außer sich. Ich sage, ja klar, ich habe auch einen Grund, mich aufzuregen. Die lacht mich aus und sagt einfach mir mit einem Strahlen ins Gesicht, das wirkt aber. Und da habe ich, das war einer solcher meiner Momente, wo ich mein Bewusstsein entwickelt habe und gesagt, das stimmt. Wirklichkeit muss nicht wahr sein. Wirklichkeit ist das, was wirkt. Und dieser Wahrheitsbegriff, den wir haben, der ist so eng. Damit kann ich keinen Kornkreis kapieren, damit kann ich meine Heilung nicht kapieren, damit kann ich nur sozusagen einen mechanischen Vorgang kapieren. Einer, der an Raum und Zeit gebunden ist. Und alles andere, was aus der Intuition kommt, kann ich mit diesem engen Wahrheitsbegriff nicht kapieren. Und das ist, glaube ich, das, was wir, wenn wir die rechte Gehirnhälfte auch nochmal mit einsetzen wollen, wunderbar uns erschließen können. Und dann haben wir einen riesigen Wahrheitsbegriff, der überhaupt nicht nach dieser Descartes'schen europäischen Aufklärung funktioniert, also so in Wien die Wissenschaft definiert, sondern er ist unendlich groß. Absolut faszinierend. Ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch. Vielleicht noch abschließend, du hast ja auch eine Website. Auf dieser Website findet man ja auch alle möglichen Termine, falls man dich einmal live erleben möchte. www.clemenskubi.de, glaube ich, oder? Genau, in einem Wort. Also Clemens C. mit C geschrieben natürlich, clemenskubi.de. Dort kann man sich dann informieren über Termine. Du bist auch einmal in Graz jetzt irgendwann? Ja, mehrmals sogar bin ich in Graz und ich muss mal hier selber nachschauen, wann das ist. Da können wir uns ja auch mal dann treffen. Das fände ich sehr nett, ja. Aber ich nehme an, diese Termine stehen dann eher auch auf der Website, oder? Die stehen alle, ja. Da gibt's meine Website, da steht, gibt es den Button meine Termine und da steht zum Beispiel Graz 23.06. oder da steht Zürich 14.06. Da steht Bramberg in Tirol am 20.06. und so weiter. Jede Woche mache ich irgendwo was im deutschsprachigen Europa, jede Woche. Ja, deshalb konnten wir diese Sendung hier heute auch leider nicht live machen, sondern mussten sie voraufzeichnen, weil es schlichtweg unmöglich war, in den nächsten Monaten einen Freitag zu finden, an dem du Zeit hast. Aber funktionierte ja zwar auch ganz gut. Angesichts der Telefonprobleme bin ich fast ein bisschen froh, dass wir es nicht live gemacht haben. Und ja, so kann man das dann einfach rausschneiden. Und ja, das stört dann den Fluss nicht so sehr. War für mich wirklich sehr faszinierend, jetzt vor allem auch dieser letzte Teil. Das habe ich irgendwie, ich hatte den Verdacht, dass das so ist mit diesen, ich nenne es jetzt Manifestationen und Anführungszeichen. Und es ist sehr schön, dass du das jetzt also auch so dargestellt hast. Danke dir nochmal für dieses Gespräch. Danke und dir. Vielleicht geht es ja auch irgendwann einmal live oder vielleicht sehen wir uns zumindest einmal, ja, wenn du in Graz bist. Okay. Ja, schön. Danke. Tarek. Toi, toi, toi für deine tolle Arbeit. Ja, vielen Dank. Dir natürlich auch. Ciao.